Gestern ging die Kultusministerkonferenz in Berlin zu Ende und heute nun auch die Bildungsstreikwoche. Also Streik wohl erst vorerst nur beendet. Beide Parteien hatten sich gestern Nachmittag zum Gespräch getroffen über Studienbedingungen und Gebühren, die Bologna-Beschlüsse und die nötigen Reformen gesprochen. Philipp Banse, Sie waren gerade noch sozusagen am Ort des Geschehens. Was ist denn eigentlich bei den Gesprächen herausgekommen? Nichts. Ich glaube, so kurz kann man das sagen. Die 6 Kultusminister haben sich die Klagen der Studierenden angehört und anschließend dann sinngemäß gesagt, Studiengebühren, Master für alle, Reform des Bologna-Prozesses, wir sind für viele eurer Probleme nicht zuständig. Lasst uns gemeinsam herausfinden, bei welchen Themen die Kultusministerkonferenz der richtige Ansprechpartner ist. Und dann können wir uns gerne in einem Jahr nochmal zusammensetzen. Beim Kultusminister von Mecklenburg-Vorpommern, Henry Tesch, CDU, Präsident der KMK, klingt das dann so. Sie haben doch Länder, die haben Studiengebühren und andere haben keine. Da haben wir den Studenten gesagt, es macht nur Sinn, wenn man die Ansprechpartner an der ganz konkreten Stelle, in diesem Fall in den Ländern, trifft. Das war für die Studenten schwer zu verstehen. Man kann das natürlich auch satirisch sagen. Wir wollen die Kultusminister treffen, hier treffen wir sie. Aber in der Kultusministerkonferenz trifft man die Kultusministerkonferenz. Und ich entscheide aus Mecklenburg-Vorpommern nicht über bayerische Verhältnisse. Und die Bayern entscheiden nicht über Hessen. Studierende, die mit den Kultusministern gestern am Tisch saßen, waren hinterher natürlich enttäuscht. Alina Herbig, Studentin an der Freien Universität in Berlin. Das ist halt eine feige Ausrede, die wir da wieder mal kriegen, weil schließlich die Kultusminister konkret die Bologna-Umsetzung mit beschlossen haben und sich jetzt einfach rausreden, als könnten sie nichts dagegen tun. Vielleicht gibt es in einem Jahr nochmal eine Konferenz, die irgendwie darüber spricht, aber über unsere Forderungen wird in nächster Zeit überhaupt nicht gesprochen und es wird auch nichts verändert. Also insgesamt nichts herausgekommen, wie Sie schon kurz und knapp formuliert haben. Wie sieht's denn aus mit diesen super spektakulären Aktionen, diese Banküberfälle zum Beispiel gestern? Das mediale Echo war ja groß, aber in der Sache? Ja gut, ich meine, das sind natürlich immer so Aktionen, um Aufmerksamkeit zu erregen. Das ist ihnen ja dann auch gelungen. Also da wurden ja einige Filialen in deutschen Städten besetzt. In Hamburg traf es nach Angaben der Streikenden 9 Filialen, Bankfilialen, in Berlin 6, in Freiburg 3 und auch in Frankfurt, Köln, Marburg, Bielefeld, München und Dresden. Da seien Geldinstitute in Anführungsstrichen überfallen worden. Alina Herbig, Literaturstudentin an der FU Berlin, war in Berlin mit dabei. Sie sagt, 700 Studierende hätten erst die Hypo Real Estate blockiert und dann Filialen der Dresdner und der Deutschen Bank. Überall sind Leute von uns in die Banken eingedrungen, wurden dann dort von der Polizei festgehalten. Vor der Deutschen Bank waren dann, glaube ich, sogar 70 Personen in der Bank und die Polizei hat die Leute da drin festgehalten und vor der Bank haben sich dann 500 Demonstrierende hingesetzt und darauf gewartet, dass die Polizisten sie wieder rauslassen. Hintergrund dieser Banküberfälle ist natürlich die Klage, die Banken bekommen hunderte von Milliarden von Euro und die Bildung geht nahezu leer aus. Und jetzt wollte man sich damit sozusagen symbolisch das Geld zurückholen. Na gut, viele Aktionen, viele Gespräche. Wie soll's weitergehen mit den Streiks? Das fragen sich, glaube ich, viele Studierende auch. Konkrete Pläne gibt es, soweit ich weiß, nicht. Nun ist dieser ganze Streik ja sehr dezentral organisiert. Es ist gut möglich, dass einzelne regionale Bündnisse in einzelnen Städten noch weitere Aktionen planen. In Berlin zumindest, so scheint es mir, hat der Protest ein bisschen seine Stoßrichtung, seine Macht verloren. Heute zum Beispiel wollten eigentlich Studierende in diesen Minuten diese Kultusministerkonferenz im Tiergarten blockieren. Die ist aber nun schon seit gestern vorbei. Und jetzt irren also rund 250 Studierende durch Berlin. Aktuelles Ziel, der Sitz der Berliner Landesregierung. Lassen Sie uns nochmal nach diesem amüsanten Erlebnis nochmal zurückkommen zur Kultusministerkonferenz, die gestern zu Ende ging, wie wir gerade gehört haben. Gestern auch in Campus und Karriere meinte der baden-württembergische Kultusminister Helmut Rau, die Teilnahme an PISA 2012 sei fraglich. Ist sie das immer noch? Haben Sie da noch Neues in Erfahrung bringen können? Ja, sie ist insofern fraglich, als dass die Kultusministerkonferenz im Prinzip zwar bei PISA 2012 mitmachen will, vorher müsse es aber Gespräche mit der OECD geben, so hat es die KMK beschlossen, und zwar Gespräche über Methodik und Aussagekraft dieser PISA-Studie. Ferner müsse, so hieß es, die finanziellen Rahmenbedingungen geklärt werden, was immer das dann auch konkret heißen mag. Ob sie bei PISA 2012 nun mitmacht oder nicht, das will die Kultusministerkonferenz endgültig im Oktober entscheiden. Vielen Dank an Philipp Banse nach Berlin. Und hier passt jetzt ganz wunderbar ein Programmhinweis in eigener Sache hin, nämlich morgen um 14.05 Uhr in der Sendung PISA Plus heißt es von Freude und Frust, Mängeln und Motivationshilfen. Unter welchen Bedingungen arbeiten eigentlich Lehrer? Eine Sendung von Armin Himmelrath. Morgen 14:05 bis 15 Uhr im Deutschlandfunk.